Kundgabe 1893. Empfangen durch Bertha Dudde am 20.04.1941. Taugliches Werkzeug. Mission: Evangelium zu verbreiten. Eine gewaltige Aufgabe ist es, der Menschheit das Licht der Erkenntnis zu bringen in einer Zeit, die völlig dunkel und lichtlos genannt werden kann. Es ist dies eine Mission, zu deren Ausführung höchste Willenskraft erforderlich ist. Und darum sind dazu nur solche Menschen tauglich, die Gott ergeben sind und sich ihm zum Dienst anbieten, die in tiefster Demut sich schwach fühlen und Gott um Kraft bitten, die sich Kindern gleich lenken lassen und doch einen starken Willen haben, wenn es gilt, für ihn zu streiten, die furchtlos sich den Feinden entgegenstellen, weil sie auf Gott zuversichtlich vertrauen, die keinen Schritt gehen, ohne die göttliche Gnade zu erbitten und also gestärkt im Geiste an eine Aufgabe herangehen, die tiefe, uneigennützige Liebe erfordert. Diese stehen selbst im Licht und können so nach das Licht auch unter der Menschheit verbreiten. Es ist große Not unter den Menschen und sie bedürfen tatkräftiger Hilfe. Doch hartnäckig weisen sie oft diese Hilfe ab und dann müssen mit äußerster Geduld immer wieder die Streiter Gottes sich einsetzen für ihre Aufgabe. Sie dürfen niemals in ihren Bemühungen nachlassen. Sie müssen kämpfen mit dem Schwert ihres Mundes. Das heißt, unentwegt das göttliche Wort zu verkünden suchen. Sie müssen Gott selbst um Unterstützung bitten und also die Kraft aus Gott, den Heiligen Geist, anfordern, auf dass sie stets das Rechte lehren und also das Licht verbreiten. Und nimmer dürfen sie mutlos werden. Denn wo die menschliche Mühe nicht von Erfolg ist, dort stehen unzählige geistige Wesen ihnen bei und durch vereintes Bemühen kommen die Lehrenden doch zum Ziel. Wer aber für Gott und seine Lehren eintritt, wer diese zu verbreiten sucht unter der Menschheit, dessen Geist wird sorglich ausgebildet sein. Er wird nur lehren können, was der Wahrheit entspricht. Und also in Wahrheit das Licht den Menschen bringen. Denn die Liebe zu den Mitmenschen befähigt ihn zur Entgegennahme des göttlichen Wortes. Und er ist nun ein taugliches Werkzeug Gottes, das erlösend tätig sein darf. Es erwächst ein unnennbarer Segen der Menschheit durch solche Diener Gottes, die weitergeben, was sie von Gott empfangen haben. Es ist die einzige Rettung für unzählige Seelen, die noch in der Finsternis schmachten. Es kann die Finsternis nur gebannt werden durch das Wort, das von oben kommt, denn dieses Wort ist in sich Licht. Und es wird im Licht wandeln dürfen, wer das göttliche Wort zu sich sprechen lässt und es im Herzen bewegt. Denn es ist dieser willig, und ihm wird vermittelt werden die Kraft, auch das als Wahrheit anzuerkennen, was ihm gelehrt wird. Doch den Unwilligen sagt die Dunkelheit des Geistes besser zu, und sie können nicht zur Annahme des Gotteswortes gezwungen werden. Und doch dürfen auch diese nicht übergangen werden. Es muss immer und immer wieder versucht werden, ihnen ein Lichtlein zu bringen, einen kleinen Schein zu verbreiten, um in ihnen das Verlangen nach Licht zu erwecken. Und darum muss die Liebe tätig werden, denn nur diese kann erlösen das Wesen aus der Dunkelheit. Nur die Liebe vermag Gegenliebe zu erwecken, und nur die Liebe wird Siegerin sein. Und die große Not auf Erden wird nur durch die Liebe der Menschen untereinander behoben werden können, die sich also äußert, indem das Evangelium gepredigt wird denen, die in finsterster Nacht dahinwandeln, ohne Wissen um die göttliche Liebe und Barmherzigkeit, um Gottes Weisheit und Allmacht. Amen.